Ich finde gerade Musicals sind geil. Dieses Singen und Mitsingen und Ja, aber Musizieren. ich finde halt, also ich weiß, ich hasse selber diese Leute, die sagen, also ich schaue es ja nur in Originalsprache. Ich bin nicht in der Originalsprache. Nee, manchmal finde ich sogar auf Deutsch ist einfach besser, weil du es auch besser verstehst oder auch mal mitsingen kannst. Zum Beispiel, ich war in Aladdin in Hamburg und da war es so, Das finde ich sogar. dass die nicht die originalen Rechte hatten für die Texte, die im Da haben die die Film umgeändert. genommen wurden, und dann hört sich's mega scheiße an. Ist halt scheiße, wenn du mit. Also, mir ging es so in Südafrika, wo wir König der Löwen geschaut haben mit den Kids abends. Weil es ist ja auch ein sinnvoller Film wegen Nachhaltigkeit und so. Auf jeden Fall haben wir es angeschaut. Hatten wir das Thema schon wegen König der Löwen, dass es eigentlich darum geht, dass nur der Löwe quasi über alles steht Über und allem. über allem Dativ. steht, und dadurch, der Genitiv ist ein Dativ, sein Tod. Nee, eigentlich nicht mehr Eigentlich logisch. nicht. Aber es geht ja eigentlich darum, es heißt ja mal the Circle of Life, dass Ich man, möchte den Ball machen, oder? ja. Aber eigentlich geht es nur darum, Das dass finde der ich schon. König, dass der Löwe der König über alles ist und es sein Circle of Life eigentlich nur widergespiegelt wird Also, und nicht der ich glaube, gesamten. man kann es schon so auch interpretieren, aber es geht halt schon hauptsächlich darum, dass vorher der König, der vorher da war, das gemacht hat, dass es nachhaltig war, dass die Tiere immer genügend zu essen hatten, dass die Natur nachhaltig war, dass man immer, dass man darin leben konnte. Und dann kommt ja der böse König, Muf nee. Nee, Mufasa Mufasa. ist der Vater, dann gibt es Nee, Simba ist der Sohn, Shere Shere Khan ist bei was anderem, das ist der Tiger nämlich, bei Baloo. Stimmt. Und der Böse heißt Jafar. Nee, das ist Aladdin. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich da auch, da kommt ja dieses Lied, halt das typische. Wie geht es nochmal von König der Löwen? Nein. Sueña, oh, ich will jetzt gleich König sein. Das geht's auch Nein. noch. Nein, nein, nein, nein, Was nein. meinst du? Das ganz berühmte Hakuna Lied. Matata. Ja, das heißt der Kuna Matala, das heißt, ich hab dich so gern. So geht's schon mal gar nicht. Keiner findest Du kannst tief nicht die mal. Philosophie. Hakuna Was ist dieses bekannte Lied? Ja, dieses Hakuna Matata, und dann singst du Ja, es falsch. auf jeden Fall, ich fange halt automatisch an, den Text auf Deutsch zu singen, weil alle haben eh laut gesungen, gell? Und alle anderen außer mir Ich kenn's gar singen nicht den auch. auf Englisch. Ich kenn's denn gar nicht. Die müssen es ja logischerweise übersetzen für die Kids, weil sonst verstehen die das ja Ja. nicht. Heißt da auch Hakuna Matata Ja, auf die singen Englisch? auch Hakuna Matata. Aber die singen das auch Hakuna Matata. Und der Text ist teilweise ganz anders. Und dann war ich halt so voll so, Hakuna Matata, das heißt, ja, nicht so gern. Und alle so, Nee, aber bla. ich finde gerade bei Disney-Produktion ist die Synchronisation oder die Umwandlung ins Deutsche sehr gut. Das Gerade stimmt. auch bei Kinofilmen ist Das deutsche stimmt. Synchro einer der besten. Ey, du, ich hab Spa ich, wir haben mal eine Zeit lang spanisches, also wir hatten ja auch einen Fernseher bei uns in der WG, und dann haben wir spanisches Fernsehen geschaut. In Spanien. Nein, wirklich. Das war so schlecht. Das war so schlecht. Ich guck das so an, weil ich hab's ja verstanden. Mit meiner Holländerin halt. Gut, wir hätten es auch auf Deutsch gucken können, wenn die auch Deutsch konnte. Aber wir sitzen so dran, die so, oh, Inga, das ist aber nicht so gut. Und ich so, nee, Mann, das ist überall scheiße. Da war Big Bang Theory auf Spanisch. Das war richtig Ja, aber schlecht. du willst es zum Beispiel nicht auf Polnisch oder so Ja, sehen, die haben weil doch nur die haben einen nur einen Synchronsprecher. Sprecher für alle einfach. Das ist ja auch Da denke weird. ich mir so, da macht doch lieber einfach Untertitel, so wie die Schweden und die Holländer und so das machen. Weil deswegen können die A so gut Englisch und zweitens, ganz im Ernst, weiß nicht, ich glaube, mir wird das einfach tierisch auf uns. Die Qualität auch vom Deutschen her ist mega gut, wie es synchronisiert. Du musst auch mal zum Manchmal ist Beispiel. es leise sogar original vertont als die Ja. Synchro. Und ich finde, du hörst auch jetzt gerade, wo wir am Mittwoch waren, wir ja in A Star is Born. Und da hast du richtig gehört, die Tonqualität von der Originalversion, weißt du, wenn die gesungen haben oder so. Oder wenn die geschwind, weißt du, in einer Szene oh fuck sagen oder so, dann tun die das ja nicht extra synchronisieren. Und das fällt dir über auf kurz, der Sprung von der Wie es dann Tonqualität. kurz Ja, anders wird, ja. ja. Und ich muss sagen, jetzt zum Beispiel, wenn ich manchmal New Girl oder so schaue, ich finde das teilweise, ich habe es mir auf Englisch angeschaut, die Schauspieler kommen mir voll, also das kommt voll geschauspielt drüber auf Englisch. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch vom Sp Wobei Englisch ist für mich Von mit die der Sp Redensart, oder was? wie die das schauspielen, wie die reden, also generell wie die einfach reden, nicht wegen der Sprache an sich, sondern einfach wie die Tonlagen sind, wie die Sachen betonen, kommt das mega gespielt rüber. Und dann habe ich es mir irgendwann habe ich wieder auf Deutsch umgeschalten, weil das mir einfach Aber viele Sachen, zum Beispiel viele sagen, Family Guy musst du in Original anschauen, Originalton, weil du die Gags dort einfach 80% besser sind. Die haben halt andere Gags, aber du kannst... Und manche verstehst du auch nicht, manche kannst du nicht übersetzen. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Sorry, dass ich dich wieder unterbreche. Weil nämlich, weil die immer sagen, auf Englisch ist besser. So, der Punkt ist, du musst auch mal gerade, wenn du in die Kindsköpfe oder so, weißt du, irgendwelche, wo viele Gags drin sind, musst du mal auf Englisch anschauen, mal auf Deutsch oder zwischendrin mal umswitchen. Und du kannst nicht sagen, ich finde das witziger auf Englisch, weil der Punkt ist einfach, manche Witze, du verstehst die zwar im Englischen, du kannst die Logik nachvollziehen, aber es ist einfach für uns Deutsche nicht witzig. Mhm. Es ist einfach nicht witzig. Ja. Es ist einfach, also es hat nichts mit den Schreibern zu tun oder wie das. Und deswegen wird es ja angepasst. Es werden ja auch ganze Filmtitel angepasst, weil die sonst der englische Titel im Deutschen verwendet ist. Machst du gerade das Mikro an? Es läuft schon ganze Zeit. Ach so? Ach so? Ja, vielleicht ist das auch nicht ganz schlecht. Ja, so ein ungekünsteltes Bild von uns. So eine Podcast-Session. Das ist gerade wieder der Punkt, wo wir einfach grundlos lachen einfach. Ja, ich glaube, es ist einfach dumm war. Ja. Ja, übrigens auch ein neues Wort. Das war da, wo ich bei dieser Frauenveranstaltung im Knast war. Ich finde immer noch die Ironie Hammer. Für Frauenrechte und Freiheit für Frauen im Frauenknast. Ein Kabarett. War richtig cool, die haben 1902 angefangen bis 1978. Also haben die komplette Entwicklung für Rechte der Frauen und... Aber vielleicht will man das ja gerade, dieses... Ist wieder dieser Jumbo-Schreiner-Gedanke. Ja, keine Ahnung, vielleicht stehen die Leute darauf. Es war auf jeden Fall oder cool, sich darüber schon Gedanken du zu machen. Halt, du läufst da rein und dann lassen die das Tor hoch. Das ist ein bisschen wie bei Prison Break. Und dann läufst du da rein, die lassen das Tor hoch, dann kommt ich da so... eine Plexiglasscheibe, wo die dir halt, wo du dein Handy und deinen Pass durchschiebst, weil da, ohne das kommst du nicht rein. Dann geht das nächste Tor auf und dann bestehst du im Innenhof. Und das ist ein mega schöner Innenhof, weil das war ja ein Kloster vorher. Mhm. Und ist, glaube ich, auch in Baden-Württemberg gibt es, glaube ich, nur 2 Frauenknasts. Aber die Insassinnen durften das auch anschauen, oder? Nee. Was? Nee. Das wurde einfach nur im Frauenknast gegeben. Einfach nur für die von der elitären Frauenbewegung. Du hast gesagt, die Knastis durften da das Essen machen, ne? Ja, die haben das Essen gemacht und die waren noch, ich dachte mir erst so, hä, was sind das für eine? Weißt du, jetzt so gar nicht in das Dings so, das Publikum, was ansonsten anwesend ist. Man hat ihren Master oder Abschluss nicht gesehen, würde ich damit sagen. Ja, oder ihren Magister oder so. Und, ja, die haben dann, ich musste dann aufs Klo und dann habe ich, die waren dann in der Küche und dann habe ich die da gesehen. Eine so eine richtige Kampflesbe war auch mit dabei. Die gibt's immer. Ja, aber die war brutal, also die waren brutal nett und die sind voll offen gewesen. Musst du aufs Klo, müssen sie aufs Klo, ja. Genauso alt wie ich, finde es ja immer sehr irritierend. Ja, aber die sind ja auch mega unter Beobachtung. Ja, aber ich finde es trotzdem irritierend, wenn mich Gleichaltrige siezen, das muss ich ehrlich sagen. Und du nicht? Also ich finde es komisch. Ich mache es generell nicht. Ich duz die Leute gerne eher. Ja. Auch wenn es manchmal unhöflich ist, wenn sie älter sind, aber so den Anschein machen, als könnte man sie duzen. Ja, auf jeden Fall bin ich da aufs Klo, die sofort angefangen mit uns zu labern. Und es war halt richtig cool, da saß eine am Klavier, beziehungsweise hat Quetschkommod gespielt. Wie heißt das nochmal auf Hochdeutsch? Akkordeon. Akkordeon, genau. Das war so eine jüngere und dann noch so eine ältere. Die kam halt wirklich so im 1900er-Style mit so einem Hut und so rein. Und haben die zwischendurch gesungen, Reden vorgespielt oder halt generell Theater gespielt. Und muss schon sagen, das ist schon krass, wie lange die Frauen von den Männern verarscht wurden. In der Geschichte meinst du? Ja, wo hat's angefangen eigentlich? Also sein Ursprung, das haben wir ja schon mal eruiert in der letzten Folge, hatte das ja ab dem Moment, wo wir diese monotheistischen Religionen wie Christentum, Judentum und Islam hatten. Ab da hat es ja eigentlich so richtig angefangen. Und dann ist er so gewesen, dass... Ich bin gerade ein bisschen stolz auf dich, dass du dich so klug anhörst. Das wertet ja auch unseren Podcast auf. Ja, vielleicht liegt es daran, weil ich gerade auch lehre. Inga, die große Lehrerin. Ich habe ja auch ein erstklassiges und sehr kritisches Publikum immer. Ja, Kinder sind nicht kritisch normal. Da gibt es doch dieses Sprichwort, kleine Kinder und Besoffene sagen immer die Wahrheit. Ja, aber wie wurdest du damit dann konfrontiert? Hattest du so unangenehme Fragen gestellt bekommen? Nee, aber ich hatte mal ein Kind, das war ein richtiges Arschlochkind, ein AK. Mhm. Das sah auch hässlich aus. Nee, das war mega süß. Echt? Das war die Schwester von einer Freundin und ich komme mit einer anderen Freundin rein und die steht vor uns, die war vielleicht so 5, steht vor uns, guckt uns an, sagt, du bist hässlich, guck mich an, guck meine andere Freundin an und du bist auch hässlich und läuft kommentarlos weg. Geil. Ja gut, weil es wahrscheinlich so hübsch war oder so süß, wie du sagtest. Oder es hat die Konkurrenz gespürt und wollte schon mal gleich die Konkurrenz ausschalten. Ich glaube, Punkt für das kleine Kind. Ist dir was aufgefallen? Ich habe mein Nasenpiercing draußen. Weil du krank warst, hast du mir erklärt. Ja, aber ich bin am Überlegen, ihn ganz draußen zu lassen. Oh, du siehst ganz anders aus ohne Nasenpiercing. Aber bin ich ganz anders. Ich habe mich immer gefragt, warum man Nasenpiercing hat. Also, das ist ja Schmuck, aber es ändert nicht viel am Aussehen, oder? Ich habe versucht, ein bisschen gefährlicher auszusehen. Ja? Mhm. Ist dir gelungen? Bestimmt. Hast aber noch kein Feedback bekommen. Ich glaube manchmal hat es schon, also wenn ich nicht geschminkt war, ziemlich deplatziert gewirkt. Mhm. Ja, was für ein Image wolltest du dir eigentlich aufbauen? So ein Rocker? Bad Girl. Badass. Good girls go bad. Richtig so ein Badass. Wo war ich aber eigentlich stehen geblieben? Bei dem Frauenknast, ja. Erzählen. Ja, es war ja so, die erste große Errungenschaft war ja, dass in der Weimarer Republik Frauen angefangen haben in den, nicht Reichstag damals, sondern der... Armstag. Den musste ich mitnehmen. Den lasse ich nicht aus. Auf jeden Fall in den, doch Reichstag hieß das. Jetzt heißt Bundestag, damals hieß es Reichstag. Ja. Es war ja auch schon das erste, also Erste Weltkrieg. Weibliche Abgeordnete reingewählt werden, aber Frauen selber durften nicht wählen. Also Frauen durften nicht für Frauen wählen, aber Männer durften für Männer und für Frauen wählen. Hammer. Bestechende Logik. Aber wie die das Frauen auch akzeptiert haben, das genau. Ist ja eindeutig, dass das ja... Das wurde da auch thematisiert, dass das ja eigentlich schon krass war. Also es wurden dann immer mehr Stimmen laut, auch in England und in den USA, von Frauen, die gesagt haben, wir wollen jetzt auch das Wahlrecht. Weil vor allem dann nach dem Ersten Weltkrieg ist schon krass, was Kriege auch für eine Entwicklung in der Gesellschaft dann anstoßen. Natürlich. Weil die Frauen mussten ja sowohl in Deutschland als auch in England und so während dem Ersten Weltkrieg die Stellung halten zu Hause. Mhm. Die saßen dann auf einmal auch in Berufen, die sonst eigentlich für Männer vorgesehen waren. Die waren auf einmal doch. Es ist, ich glaube eher das Frauenbild an sich, dass Frauen halt daheim saßen, generell gekocht haben und für die Familie eigentlich gesorgt haben, während der Mann. Es ging halt nicht mehr. Also man konnte, die Menschen sind praktisch mit dieser Realität konfrontiert werden, dieses Bild, was wir von Frauen haben, können wir aufgrund des Notstands nicht aufrechterhalten. Dadurch haben halt viele Frauen, die sonst eigentlich auch immer so waren, ah nee, das passt schon, Frauen hinterm Herd und so, sind immer mehr Frauen halt dann auch dahinter gekommen, hey, das geht eigentlich so nicht. Wir können ja eigentlich schon viel mehr als zu Hause sitzen und die Kinder hüten. Und als dann auch die Männer dann zurückgekommen sind nach dem Krieg, gab es dann auch schon... Keilerei. Ja. Aber die sind auf die Straßen gegangen, muss ich das mal vorstellen, teilweise irgendwie 10 zu 10.000. Das kann ich mal, heute kriegst du es nicht mehr zusammen bei einer Demo. Und da haben die tatsächlich dann auch ab 1918 in Deutschland die Frau wählen dürfen. Aber hat es nicht in Amerika alles angefangen, USA, mit diesem Frauenthema? Oder war da noch Apartheid? Nee, ich glaube... Ich weiß ihren Namen leider nicht mehr. Es gibt eine, die wurde dann auch... Die Apartheid war auf jeden Fall länger. Die Apartheid war auf jeden Fall erstmal in Südafrika. Ja, aber bekannteste Thema ist ja USA. Nein, dann nennt man das anders. Die Frauen durften auf jeden Fall davor wählen, oder? Das ist die Rassendiskriminierung. Die Apartheid gibt es nur und ausschließlich für Südafrika. Echt? Weil es aus dem Afrikaans kommt. Apartheid. Ich sag nichts dazu. Ich warte, wie du weiter vorgehst. Auf jeden Fall, Frauen durften wählen. Das Interessante ist, vor allem die CDU hat sich damals dagegen gestellt, dass Frauen wählen dürfen. Ja, weil die Angst hatten, dass die SPD wählen würden. In welchem Zeitraum befinden wir uns gerade? 1920, 1918. Oh, echt? Okay. Ja, Die SPD ist halt auch aufgekommen, die vor allem gerade. Aber das war auch dort die Volkspartei Nummer 1 SPD zu der Zeit. Das war eine sehr junge Partei, aber die hat ziemlich viel Zulauf bekommen, weil da ja auch die linksgerichtete marxistische Bewegung war, ja, nach dem Ersten Weltkrieg. Oktoberrevolution zum Beispiel in Russland, egal. Auf jeden Fall. Thema für Folge 17. Oh, stehen geblieben. Die Frauenbewegung, genau, okay, genau. Die CDUler waren dagegen, die SPDler dafür, dass Frauen auch wählen. Mhm. Einfach auf Basis dessen, dass sie gedacht haben, nee, die Weiber wählen nur die SPD. Gut, das war der soziale Aspekt von der SPD einfach nur. Die waren ja, weil die eher linksgerichtet waren. Im linksgerichteten, ja, Milieu sind ja eher Frauen auch gleichberechtigt. Wenn du eher im rechtsgerichteten Milieu bist. Weil es auch sozialer ist, umso linker. Darüber lässt sich streiten. Zu diesem, okay, Zeitpunkt wieder ein anderes Thema. Erstaunlich war aber, dass nach der Wahl, nach der ersten Wahl, wo Frauen wählen durften, war es dann tatsächlich so, dass der Großteil der Frauen CDU gewählt hat. Und nicht, wie erwartet, die SPD. Es war ein klassischer Schuss in den Ofen. Einfach. Sage und schreibe 80% Wahlbeteiligung bei den Frauen. Ja, weil die zum ersten Mal was bewegen wollten und weil, genau, sie auch durften einfach. Weil die wussten halt noch, wir nehmen das ja hier so als krass selbstverständlich hin, dass wir wählen dürfen. Aber wenn man jetzt mal denkt, das ist gerade noch 100 Jahre her. Ja, aber die Motivation ist ja klar von den Frauen. Das ist wie, jemand hat seinen Führerschein und darf zum ersten Mal fahren. Oder jemand kann zum ersten Mal laufen und rennt. Ja, die wussten halt. Warte, ich hab noch eins. Oder jemand zum ersten Mal Fleisch essen und isst dann ganz viel Fleisch. Ach ja, so. Okay. Das war Dimas qualifizierter Beitrag zu diesem Thema. Auch so ein Gag-Versuch, der auch im Sande verlaufen ist, ja. Er ist sehr müde daran. Ich bin sehr deprimierend eigentlich, deswegen sind meine Gags auch so. Ach komm, das wird schon noch. Ja, CDU wurde hauptsächlich von Frauen gewählt, krass. Und die Frauen wussten halt, was sie sich erkämpft hatten. Und dann bist du natürlich Feuer und Flamme dafür. Dann so, ja, natürlich während dem Nazi-Regime waren natürlich dann Frauen nur noch als, wie hat es das genannt, Geburtenmaschine praktisch. Also man konnte fürs Werfen Medaillen bekommen. Wirklich? Ja klar, es gab ja diese Mutterschafts- Medaille. Also von der Regierung quasi gefördert. Ab 3 Kinder hat es, glaube ich, angefangen und dann hast du zum Beispiel keine Ahnung, irgendwann bei 8 Kindern das goldene Mutterverdienst. Ja, aber das gibt es ja heute immer noch. Wenn du in Schwäbisch Gmünd 7 Kinder hast, dann kriegst du irgendwie einen Eintrag ins goldene Buch oder irgend sowas. Natürlich, aber das ist halt nochmal da, was ja, also deswegen ist das ja so auch so ein Geburtenstarker ja gewesen, weil die ja extrem viele Kinder geworfen haben. Kinder für den Führer hieß es, weil, genau. Der Bürgermeister kommt, wenn du das 7. Kind wirfst, so ist es, ja, und schüttelt dir die Hand. Aber der motiviert dich ja nicht dazu, das zu machen, sondern du hast halt einfach. Die Motivation ist ja, den Bürgermeister zu sehen. Zu wissen, dass er kommt. Es sind 2 Paar Stiefel, aber okay. Wenn das für dich Sinn macht, dann ist es schön. Sinn ergibt. Nein, du kannst auch Sinn machen. Es gibt im Deutschen, es gibt keinen Sinn machen. Das kommt aus dem Englischen. Es ist, aber es, ich glaube, nicht offiziell im Duden. Ich glaube nicht. Es steht, glaube ich. Noch eine Frage, und zwar auf der Arbeit höre ich immer das Wort sukzessive. Und ich habe es nachgeschaut, wie es auch ausgesprochen wird. Es wird aber nur sukzessiv ausgesprochen. Meine Meinung, und ich höre da immer einen Fehler raus, wenn jemand sagt, in der sukzessive. Ich sage immer, das wird dann sukzessiv bearbeitet. Ja, so kenne ich es auch, aber jeder sagt es falsch. Und ich bin mir jetzt schon selber nicht sicher, ob ich die jetzt mal berichtigen soll, endlich mit der Zeit. Also du bist auch meiner Meinung. Ja. Sukzessiv. Voll und ganz. Ja. Ja. Frauen durften da zwar wählen, aber ja gut, das so die Nazi-Zeit, das war so ein graues Nichts eigentlich so ein bisschen für die Frauenwelt. Ich habe heute eine Theorie gehört, dass jeder andere Politiker hätte wie Hitler reagiert zu der Zeit, hat er gesagt. Willst du das Fass aufmachen? Ich wollte es nur, was ich heute gehört habe. Ich weiß nicht, seit Folge 1 können wir, glaube ich, wieder Hitler einbauen. Ja, wird mal wieder Zeit für Hitler. Ja, guten alten Age. Guten alten Ali. Da kommt jetzt ein Film im Kino. Da wollen Eltern ihr Kind Adolf nennen. Ist es auch wegen... Das ist ein deutscher Film. Also es so wird darauf hingespielt. Deutsche Komödie, ja. Es gibt... Nee, ja, genau, darauf, Deutsches, ja, genau darauf wollte ich gerade. Im deutschen Fernsehen, ja. Und wenn die Witze machen, dann immer Hitler-Witze. Was war der letzte? Also, was war der letzte allgemeine Hitler-Film, wo Hitler dargestellt wurde, den du gesehen hast? Er ist wieder da. Ja, habe ich nicht gesehen, ja, weiß ich. Bei mir war es Inglourious Basterds. Der Film ist einer der schlechtesten von, wie heißt der nochmal, der Regisseur? Tarantino? Tarantino, einer der schlechtesten Filme von Tarantino. Welcher ist dein Lieblingsfilm von Tarantino? Wie heißt das nochmal? Django Unchained. Echt, ja? Ja. Nicht doch. Schlecht. Ich fand auch diesen Hateful Eight richtig geil. Da, wo sie, mit Samuel L. Jackson, der war auch richtig gut. Und natürlich die früheren Klassiker. Kill Bill hat er doch auch gemacht. Ja, Kill Bill zum Beispiel. Jetzt, wenn es wieder drauf ankommt. Vergiss uns nicht. Pulp Fiction. Stimmt. Ja. Ich vergesse auch andere. Woody Allen finde ich richtig cool. Seit den Frauenmissbrauchsvorwürfen oder was? Woody Allen habe ich gerade gar nicht im Kopf, welcher Film ist das? Warte, wie heißt der? Blue Jasmine zum Beispiel, auch das richtig toller nichts. Film. Das ist halt so ein Gesellschaft. Warte, Woody Allen, hat er nicht so Comedy auch? Der in so Brille, witzigen Filmen auch so mitgespielt? Alter Mann mit so einer ganz großen Brille. Alter Mann. Sagt oder Vicky, gar nicht. Vicky Blablabla Barcelona. Der hat viel auch mit Scarlett Johansson und Penelope Cruz. Den gerade gar nicht im Kopf, wie der aussieht. Wir googeln ihn später. Ja. Das kommt auf die To-Do-List. Ja, wir nehmen ja nicht mehr, während wir aufnehmen, unsere Handys in die Hand. Ich darf jetzt zur dritten Etappe des Frauenrechts kommen. Ja, ich finde es gut, dass du. Unsere Zuhörer haben ja darauf hingewiesen, dass sie gern was über Themen wissen. Aber ich finde, es ist schon, dass es zu langatmig ist und dass meine Einwürfe zu verketteten Themen eigentlich schon Sinn ergeben. Man kann schon auch Einwürfe machen, das ist in Ordnung. Also, du kannst ja sukzessiv die Geschichte. Ich mache das nämlich jetzt auch ganz kurz. Das Ding ist, bis in die 60er Jahre rein, als dann die Hippies und so angefangen haben, durfte der Mann in Deutschland zur Frau sagen, nein, ich möchte nicht, dass du arbeitest, zu seiner Ehefrau. Da hat Vergewaltigung und Missbrauch noch zu den Kavaliersdelikten. Genau, ehelichen Kavaliersdelikten gehört. Ja. Man wusste es, man fand es nicht so dolle, aber nein. Ja, aber die Frau hat ja auch, es ist ja heute noch so, dass die Frau quasi die Pflicht hat, mit ihrem Ehemann Sex zu haben. Nein, das ist, glaube ich, irgendwo in dem Gesetz doch. Sie muss ihre ihre fraulichen Pflichten nachgehen und dazu gehört Sex mit dem Ehemann. Ich müsste jetzt auch nicht, aber ich bin mir zu 80% sicher. Es stand tatsächlich drin und es stand auch ziemlich lang, glaube ich, auch drin. Okay. Und wo? Im Grundgesetz. Ja, und dann eben, das Schöne war da ja dann, obwohl nach, also als die BRD gegründet wurde, ja im Grundgesetz Artikel 1 drin steht, alle Menschen sind gleich und die alle Menschen sind gleich. Aber der Zusatzartikel, der das komplett zunichte macht. Und dann gab es natürlich noch den Zusatzartikel, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Mhm. Wie das mit dem Gesetz in der Ehe zusammenpasst, das wusste man auch nicht so genau. Aber da gab es doch auch dieses kirchliche Recht auch irgendwie. Ich glaube, von der Kirche wurde es auch gefordert. Gut möglich, dass die immer wieder die katholische Kirche. Übrigens, Fun Fact: das Gesetzbuch der Kirche ist. Die Bibel, richtig. Dort steht alles drin einfach. Ja, das ist ja auch wie bei den Moslems, der Koran oder die Tora. Au! Das ist der Ouch-Einwerfer, wenn wir zu, religiös werden, ich glaube, wieder. Das ist schon so ein Thema. Nee, aber ich wollte fragen, ist jetzt deine Storyline Frauenknast zu Ende, oder? Es gab sehr gutes Essen, sehr viele Häppchen. Was gab's? Das würde mich nur interessieren. Ach, ich finde es ja geil, wenn es immer so diese Lachshäppchen gibt oder so gefüllte Eier oder Kuchen. Und doch, das war schon echt geil. Weißt du, so diese typischen Häppchen mit Salami und bla. Schön hergerichtet, ja. Teigtaschen. Ich wundere mich gerade, dass ich sage, das interessiert mich jetzt, was du an Häppchen bekommen hast. Das zeigt so die Story davor. Hatte ich gar nicht. Ja, sondern nur das oder du bist einfach nur primitiv. Oder das, ja. Du hörst nur bei Essen, Sex und also ich saufen. So die Trigger-Words, ja. Ficken, okay, jetzt habe ich deine Aufmerksamkeit. Nee, es war ehrlich gesagt ein Gag, den ich ziemlich gut finde. Aber weil ich mir jetzt wahrscheinlich jetzt erklärt habe. Ich habe gerade nochmal gelacht, deswegen. Das war ein ziemlich schlechtes Gewohnt. Mein was? Wie geht's eigentlich deinem Ultra Porsche? Meinem Auto, meinst du? Ja. Meine Kupplung ist verreckt und ich habe einen ziemlichen Stressfaktor, wenn ich zur Arbeit fahre, weil die Gänge einfach nicht reingehen und ich quasi immer Angst haben muss, wenn ich in den ersten Gang wieder zurückschalten muss, dass ich nicht handeln kann. Und ich auch Angst habe, den Schaltknauf abzubrechen. Zu brechen. Ja, der ist auch schon verbogen, ja. Bei mir ist so, dass ich jetzt gerade nur noch in den zweiten Gang komme und auch mit dem anfahren muss. Und es also, ist schon mega. Ladies, wenn jemand auf Typen mit Understatement steht, er hat auch nur eine fette Delle an der Seite dran. That's the man. Ja, gut, aber jetzt darf ich auch erwähnen, dass ich mir jetzt deswegen ja auch ein neues kaufe. Und mein ursprünglicher Plan war. Es steigt schon wieder da, denn das Stresslevel und Top, ja, oder? Dieses zu beschaffen, ja, natürlich. Ich habe so viele Probleme. Eine Stunde pro Tag weniger Eier kraulen und ach, das ist schrecklich. Auf jeden Fall war mein ursprünglicher Plan. Mein erstes Auto, das ich nach meinem Polo, Gott habe ihn selig, kaufen werde, ist ein Porsche. Das habe ich mir eigentlich immer fest vorgenommen. Das ist auch wieder, Achtung, dieses Wort habe ich aus dem Feministinnen-Treff, ein Testosterontheater. Nee, ich nenne es eher groben Plan. Unternehmen, die von Frauen geleitet werden, haben im Schnitt, glaube ich, so irgendwie so 10% mehr Umsatz pro Jahr. Dann nennen wir ein Unternehmen, welches. Sagt die Tussi von, also diese Schauspielerin. Ja, das liegt dann wohl daran, weil die Frauen-Meetings tatsächlich auch statistisch gesehen im Schnitt länger, kürzer sind. Echt? Und wieder so, und das liegt wahrscheinlich und nur ausschließlich am männlichen Testosteron-Theater. Geil. Also die kommen quasi damit klar, wenn... Also Trump und Kim Jong-un, ja, in niedlicherer Version, ja, in Chefetage. Ich habe das Ding verstanden. Ja, aber gut, man erwartet ja eher Frauen. Es gibt das Sprichwort, ein Mann ein Wort, eine Frau ein Wörterbuch. Mhm. Kennen wir alle. Und da geht man ja auch davon aus, dass Frauen eigentlich mehr quatschen und sich verzetteln und verquasseln. Und, hast du heute den neuen Kaffee schon probiert? Also... Ja, schmeckt gut. Ja, wenn du Zeit, aber also es... Was ist mit Milch getrunken? Ja. Ich meine, es gibt ja trotzdem auch Frauen, die umswitchen. Nein, können. Nur mit Zucker. Woher hast du denn die neue Tasse her? Ja, jetzt hast du mich verstanden. Kennst du so ein Innenausstatter? Ich weiß nicht mal so, ich weiß nicht, so ein Innenausstatter oder so. Es gibt ja Leute, die kennen das in- und auswendig, mhm, wenn man was kaufen kann. Deko! Ja, stehst du auf Deko? Stehe ich auf Deko? Ich schau dich um, ja. Nein, weiß nicht. Eigentlich ja, aber das ist irgendwie Krimskrams, was du wahrscheinlich einfach nur gesammelt hast und dann als Deko umfunktioniert hast. Ja, also ich gebe selber kein Geld für Deko. Ja, ich gehe nicht in Ikea und kaufe mir irgendwie... was kauft man als Deko? Teelichter kaufen. Oder so Plastikfrüchte, die man einfach so auf dem Tisch steht, dass es aussieht, das wären wirkliche Früchte. Oder so richtige Scheißkäse, ist auch diese Gläser, wo man dann so Nudeln und so einfüllen kann, damit schön aussieht. Ja, diese großen. So, das machst du dann genau ein einziges Mal, füllst das alles rein. Irgendwann wird sie komplett so blöd, die Scheiße immer umzufüllen und du lässt es trotzdem in der Verpackung stehen. Jetzt nochmal zu unserer Top-5-Liste. Was ist deine Top-5-Deko-Sachen? Ich finde es jetzt interessant, weil ich jetzt gerade auch ziemlich nachdenken müsste. Meine, also muss ich bei 5 anfangen? Du musst bei 5 anfangen und dann sage ich meine 5. Okay. Tagesdecken. Okay, und einfach auf dem Sofa so. Oder beim Bett. Ist es Deko? Ja, doch, das ist schon, ja, okay. Deko. Okay, mein Platz 5... Also du brauchst es nicht. Mein Platz 5 ist Teelichter. Das wäre mal Platz 1 gewesen, also Kerzen. Echt? Wobei, da fällt mir... Also es gibt schon hübsche Deko. Platz 2, oder? Platz, wie du willst. Okay, Platz 2. So diese, wie heißt das, so kleine Kästchen, wo man so schnell reinlegen kann. Und wenn man die aufklappt, kommt da so eine Ballerina, ja, raus. Ja, ja. dieser Schmuckkasten, das ist der Oberbegriff, ja, denke ich. Mein Platz 2, Figuren oder Statuen aus Porzellan. Du meißt Statuetten, weil Statuen sind die... Ja, keine Ahnung, Figuren aus Porzellan meistens. Oh, das ist aber sehr, ja, kitschig. Die man auch meistens im Urlaub irgendwo gekauft hat, auf so einem Bazar. Ja, wir sind ja Russlanddeutsche, ja, bei uns. Also, das ist kitsch. Das ist ein Muss. Kitsch ist untertrieben. Du bist Russlanddeutsche und du hast automatisch schon an deiner Geburt 5 so Porzellan-Dinger neben dir stehen. Wir hatten hier die Matroschka. Das war ja unser, das ist ja das Einheitsbild der russischen Föderation. Ja, ja, ich bin sowieso. Ich bin ja Deutscher eigentlich. Aber irgendwie auch nicht. Ja. Doch. Ja. Alle sind rausgekommen, du bist auch Deutscher. Ahmed, du bist auch Deutscher. Was war, was Deutsch, ne? Stress nicht. Nur deutsche Pass wegen dem Land, weißt du? Besser für Urlaub. Okay. Ja, wobei, ist ja der mächtigste, einer der mächtigsten Pässe. Eigentlich ist es der Singapur oder der Hongkonger. Ich glaube trotzdem, nee. Ist der USA nicht? Ich denke, die ganzen arabischen Länder sagen ja auch, ja, die Amis kommen nicht rein. Aber das kann auch nicht sein, weil da sind ja so viele Geschäftsleute, die ja reisen müssen. Das würde die Wirtschaft voll schwächen. Ja, das geht ja, aber muss halt jedes Mal. Also, es geht ja darum, dass jetzt zum Beispiel als Deutscher kommst du ja in fast jedes Land der Welt. Bis auf ein paar Ausnahmen kannst du mit deinem Reisepass einreisen, ohne Visum für 3 Monate. Ja. Du musst nur was unterschreiben. Ich glaube, der britische ist besser. Und ja, wegen dem Commonwealth. Ja, und ich glaube aber auch USA ist ganz weit vorne. USA ist auch, ja, wobei, ich weiß. Aber Singapur kann auch sein, weil das so neutral ist. Es geht halt darum, jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, du reist nach Panama. Und es geht ja beim Visum ja darum, dass die nicht irgendwelche Leute illegal da haben wollen. Die denken sich halt so, ja gut, jemand, der aus Deutschland kommt, der möchte wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt illegal nach Panama einwandern. Weil dem geht es in Deutschland besser, bis er dann nach Panama illegal einwandern. Ja. Es sei denn, er ist ein Drogenboss oder so. Oder, ne? Ja, das war eigentlich ein schlechtes Beispiel, weil du hättest eigentlich USA und Mexiko nehmen sollen. Das ist eigentlich das beste Beispiel. Ja, deswegen hätte ich sogar gesagt, dass der amerikanische nicht so gut kommt. Also beim Mexikaner kann man davon ausgehen, dass er schon mindestens eine Flucht probiert hat. Sehr political incorrect. Ey, Folge 1 können wir uns mal wieder was erlauben. Aber es ist nur Satire. Satire, wie in Folge 1 schon erwähnt. Ja, man muss es immer wieder zwischen. Du musst Referenz. Ja, aber sonst kommen irgendwelche so Grüne, so Göring-Eckerts oder so, und sagen, dass du der Adolf Hitler Nummer 2 bist. Ja, aber wie geil das wäre, weil dann könnte man die Dokumentation, die dann auf NTV läuft, über mich. Also man könnte es ja dann quasi nachvollziehen. Dann erzählen sie, ja, so hat es seinen Lauf genommen. Er hatte erst einen Podcast mit einer Studentenkollegin. Als Z-Promi bei Ich bin ein Star, hört mich hier raus oder so mitmachen. Weil ich mal Hitler war. Weil du darüber berühmt wirst. Kaltakquise. Ja, ich denke, nach meinem Regime werde ich nicht mehr so lange leben, denke ich. Also ich werde schon 10 Jahre schön mit eiserner Faust regieren. Aber ich würde andere Wege gehen als Hitler. Okay. Peinliches Schweigen. Nein, ich überleg gerade eine passende Überleitung, aber mir fällt keine ein. Dann bleiben wir doch einfach bei dem Thema. Nein, ich wollte dich eigentlich noch ein bisschen rüffeln, weil das mir echt auf den Sack geht, wenn jemand einfach sich so richtig deutsche Schnitzer leistet. Ach, du hast ja vorhin damit auch schon angefangen. Du wolltest mich rüffeln. Dich rüffeln, ja. Hast du das gerade einen Tadel aussprechen. Gibt es das Wort rüffeln? Das sagen manchmal so Lehrer, also von den Eltern. Ah ja. Naja, echt jetzt. Du gehörst dann jetzt dazu. Dann kriegen die manchmal so einen Rüffel von mir und ich krieg dann so einen Rüffel? Was wäre das größte Klischee eines Lehrers? Rechthaberei. Ich hätte jetzt eher so gedacht an Aufsätze korrigieren mit einem Glas Weißwein. Rotwein. Und sich dann so, oder Rotwein, sich und sich dann lustig machen über die ja. Oder Mathe-Klausur, ne? Guck dir mal den Spaß an. 2+2, ja. Hör doch, hälfte ich ja jetzt nicht gerade. So ganz abfällig, das Angucken. Aber das ist ja, ja. Ich wollte die Büchse wieder aufmachen. Ist ja dann schon so ein bisschen ein Psychoproblem, oder? So ein Tick, sich über kleine Kinder überzuheben. Ja, das ist einfach dämlich. Weil man muss halt mal überlegen, also ich finde es zum einen krass, da sitzt ein Junge, der ist besser als ich in Mathe. Das ist schon so. Echt? Wo ich halt so alt war wie er, ist er deutlich besser als ich in Mathe. Also ich finde halt, man muss sich halt selber wieder zurückdenken in die Zeit und dann wird man da halt gar nicht so, dass man sagt so, oh, ihr kleinen Kinder. Ja, ich fürchte mich eigentlich schon an den Tag, wenn mein Sohn zu mir kommt und ich mit ihm Mathe-Hausaufgaben machen muss und ich dann quasi nochmal Bruchrechnen machen müsste und schon komplizierter. Und ich da einfach nicht mehr reinkomme. Ja gut, aber du kannst ja ein Lösungsheft kaufen. Aber Mathe war schon strange. Also wenn du da nicht drin bist, dann geht auch, keine Ahnung, Vektorenrechnung oder so. Ich habe irgendwo ab der 5. Klasse den Track verloren. Also war komplett weg. Echt? Also, komplett hat nur noch 4er und 5er immer gerade so auf eine 4er. Aber du hast auch den Faden nicht mehr gesucht. Du hast einfach gesagt, ja, fuck it. Ja doch, dann in meinem Studium. Ich lese mir halt dann so, dass als ich mich für VWL da beworben hatte, lese ich dann so durch, wie viel Mathe da drin dabei war. Und ich denke mir so, oh scheiße. Aber ich habe ja, aber ich denke, du hättest trotzdem noch Probleme mit der klassischen Mathematik. Ja, eben, das meine ich, diese klassische, auch dieses abstrakt. Also ich finde, für mich gab es keine dämlichere Aufgabe im Abi wie dieses. Eine Diagonale verläuft senkrecht durch einen Quader, berechne die normalen Gleichungen. Nee, der Klassiker ist die Ableitung. Also du hast ja das quasi die Steigung berechnet von. Aber okay. Aber das macht ja voll viel Sinn in der Volkswirtschaft. Anscheinend Sinn. Kannst du da voll viel, wie gesagt, ableiten. Du kannst halt, du hast ja die x1, x2 Achse. Ja, lernt man da vielleicht generelle Dinge abzuleiten? Sich von einem. Das ist ja Mathe. Ja, dadurch, dass du generell im Leben, du kannst Sachen ableiten. Ich finde halt, in der Schule war es viel zu abstrakt. Du hast halt ableiten, was ist ableiten? Und wenn du aber dann gesehen hast, also zum Beispiel gerade in der Volkswirtschaft, wo du aus zwei Konsumgüterbündeln und einer Indifferenzkurve, also welche Kombination du von... Ja, ich denke halt, das regt so ein anderes Denken genau, an. Genau, wenn dann sitzt du so dran und denkst, das stimmt. Also das macht ja eigentlich schon Sinn, dann eine Gerade anzulegen, weil du dadurch im Koordinatensystem siehst, an der und der Steigung konsumiert er 5 Äpfel und 2 Bananen. Ja. Das ist quasi auch mehr dimensional denken. Ja, beziehungsweise du vernetzt halt. Ja. Das ist ja trotzdem nur ein zweidimensionales Konzept. Ja, aber du gehst in die zweite Dimension quasi, was du davon nicht gelernt hast. Natürlich ist so die Zeit. Also ich meine X und Y. Ja, X nicht in die, ich meine ins thematische, das Ableiten. Ach so, von ja. Ja. Du findest halt so eine Verknüpfung dahin. In Mathe machst du mir nichts vor, das kann ich dir ja schon mal sagen. Vielleicht dein VWL-Mathe, okay, aber sonst. Kommt drauf an, jetzt zum Beispiel alles, was halt mit, was... Technik, also du hast also Mathe und Technik oder irgendwie so Physik und so mit dabei. Oder? Ja, Mathe 1, Mathe 2, und also technische Mechanik. Genau, Beispiel. Jetzt gerade so bei sowas wie technische Mechanik oder so, keine Ahnung. Wie warst du in Statistik? Ist ja auch Mathe-lastig. Das ging schon. Ja. Wir hatten ja 3 fette Statistikmodule. Das besteht ja fast nur aus Statistik. Und dann halt ab dem Moment, also sonst immer so, Schnitt war immer so 3,5. Ich war schon überdurchschnittlich teilweise. Und manchmal unter Punkte, da musste ich nochmal machen. Aber ging schon. Ich finde, Statistik ist einer der Fächer, wo du am Anfang voll motiviert bist. Du denkst so, okay, ich lerne Wahrscheinlichkeiten und dann fängt es halt ganz easy an mit dem Würfel. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Eine Sechste? Ja, ein Sechstel. Nein, das ist ja spät. Also, das ist immer noch Statistik. Und auf jeden Fall diese Steigerung, wie es dann in das Absurde wird, wo du am Anfang noch gedacht hast, wo du einfach noch gedacht hast, ja, wo sind jetzt die Würfel hin? Ne? Also ich dachte, ich würfel jetzt nochmal 6x eine 6 oder so und du dann komplett anders bist. Also es ist auch so, da gab es irgendwie ein Beta 0 auf einmal mit einem Dächchen. Da gab es eins mit einem so ein Accent aigu, da gab es ein mit das und so, und du fragst dich auch so, welche Wahrscheinlichkeit würde ich da jetzt nochmal berechnen? Ja, das ist der Schätzer. Aber du denkst dir so, hey, ich hatte doch schon einen Schätzer dafür. Wieso kommt jetzt nochmal ein Schätzer? Das verstehe ich nicht. Und dann irgendwann mal steigst du dann so durch, das ist praktisch so der Schätzer für den Schätzer. Interessant. Also für mich war, glaube ich, der letzte Punkt, wo ich noch gesagt habe, geil und habe ich verstanden, Prisoner's Dilemma. Ja, aber das hatten wir in Spieltheorie. Ja, das ist aber auch eine Art von Statistik und Wahrscheinlichkeiten und Gedankenexperiment. Bei Statistiken tust du ja schon... deine Daten sammeln und auswerten. Und ja, okay, du hast recht. Und ist bei Spieltheorie, genau, Prisoners, machst du Gedankenexperimente. Genau, um menschliches Verhalten, genau. Ja, das du nicht vorhersehen kannst. Ja, ja. Oder nur zum Teil vorhersehen. Ja, und das habe ich noch gecheckt und fand es auch geil. Ich fand halt bei Wirtschaft, wenn du dann in den Wahlpflichtmodulen, hatte ich dann halt zum Beispiel empirische Public Choice. Und da geht es halt gerade zum Beispiel um Effekte auf die, auf die Börse oder auf Aktien von Firmen, wenn zum Beispiel Politiker in die Wirtschaft dann gehen und da anfangen mit ihrem Insiderwissen in den Markt eigentlich reinzukommen. Und das ist halt schon interessant, weil du das dann auch statistisch praktisch, wir haben die jetzt nicht gemacht, das wäre zu krass gewesen, das sind umfangreiche Statistiken von Yale oder so gemacht worden, wo du dann praktisch das so durchläufst, du hast so riesen Tabellen, wo dir praktisch so die Korrelationen, die Standardabweichungen, was weiß ich was, die Hypothesentests und so anschaust und dann sehen kannst, da und da hat sich die und die Variable geändert, also muss das und das eine Korrelation zu einem anderen Effekt sein. Mhm. Und dadurch hast du praktisch gerade so Theorien ableiten können, was passiert, wenn das und das passiert und so. Ist schon verdammt interessant. Ja, zu einem ganz anderen Thema. Und zwar das Gedankenspiel im Kino, wenn sich einer versucht, einen Vorteil zu erhaschen, indem er im Kino aufsteht, löst es quasi eine Kettenreaktion auf, dass jeder aufstehen muss und somit alle einen Nachteil haben, indem sie stehen müssen. Und jeder sieht immer noch gleich. Ja, macht Sinn. Ja, das ist auch so ein Gedankenexperiment, wo man dann auch sagt, dass dieses Egoistische nur dazu bringt, dass jeder eigentlich einen Nachteil hat. Ja, ist auch klar. Weil ich meine... Also nur indem du dir einen Vorteil verschaffen willst, löst du das damit aus. Deswegen gibt es ja die Pareto-Effizienz. Das ist ja Pareto-Effizienz. Pareto sind doch die Diagramme, Pareto-Diagramm zum Beispiel. Ja schon, aber Pareto-Effizienz beruht ja darauf, du bist an einem Punkt, an dem sich keiner mehr besser stellen kann, ohne einen anderen schlechter zu stellen. Mhm. So. Das heißt, ab dem Moment, wo sich, also wo der eine aufsteht, gerät dieses Gleichgewicht durcheinander. Mhm. Es stellt sich auf jemand einer, auf einmal einer besser, indem er was von dem anderen wegnimmt. Ja, richtig. Genau, und dadurch bist du aus dem Pareto-effizienten Bereich draußen. Also du hast gerade den Kapitalismus beschrieben. Mhm. Ja. Welches ist ein Nobelpreis? Der wurde ja jetzt verteilt, hast du das mitbekommen? Ja, richtig cool. VWL? Es gibt ja immer verschiedene Sparten beim Nobelpreis. Ja. Und es gibt ja auch einen Nobelpreis für Wirtschaft. Ja, und Literatur, ja. Und genau, und etc. Okay. Pipapo. Zwei Amis, gell? Und die haben irgendwie auch eine Korrelation aufgestellt, was sozial mit Reichtum auch irgendwie zu tun hat. Die haben, darf ich... Ja, du weißt wahrscheinlich besser. Der eine, das fand ich eigentlich auch interessant, aber nicht so spektakulär mit deinem Rest. Der erste, der hat, die VWL lebt ja von Modellen. Mhm. Von Keynes zum Beispiel, John Maynard Keynes und etc. So, und der hat gesagt, okay, wir haben jetzt hier ein, er hat ein Modell aufgestellt, bei dem er in... du hast eine Theorie drüber, wie diese Wirtschaft funktionieren soll. Und das hat davor eigentlich noch keiner gemacht, weil eigentlich will die Volkswirtschaft ja, dass du einen anderen Wachstum hast. Mhm. Er hat aber die Theorie und das Modell aufgestellt, dass dieser dauerhafte Wachstum nur durch Technologie führt, also durch neue Innovationen. Zum Beispiel diese Innovationsstreik. Und er war der Erste, der ein Modell dafür entwickelt hat, wie sich eine Wirtschaft dann entwickelt. Der Zweite... Das baut auf dem Ersten seinem auf, vom Zweiten. Die haben miteinander auch zu tun, ja. Also das eine beeinflusst ja auch das andere. Mhm. Weil durch Technologie komme ich ja zum anderen. Der hat nämlich raus, ich weiß gerade gar nicht den Namen, der hat Nordhaus, glaube ich sogar. Der hat rausgefunden, also hat ein Modell entwickelt, wo er, es gab ja auch schon immer die Wirtschaftsethik, die sich darüber Gedanken gemacht hat. Weil die Wirtschaft ist ja auch teilweise die Philosophie, die sich Gedanken darüber gemacht hat, können wir das verantworten, was wir da machen. Und der ist jetzt der Erste, der jetzt gesagt hat, okay, ich nehme das in meinem mathematischen Modell, ich nehme das in meinem Modell auf, den Faktor Umwelt. Hat davor noch keiner gemacht, weil man immer davon ausgegangen ist, dass die Umwelt ja unendliche Ressourcen hat für einen unendlichen Wachstum. Ja, dann ergibt jetzt die eine Nachricht Sinn, wo es hieß, wenn die Erderwärmung um 2% irgendwie steigt, bringt auch unsere technologischen Fortschritt uns nicht mehr dahin zurück. Also auch unser Fortschritt kann uns dann nicht mehr retten. Und das ist, glaube ich, mit der Umwelt dann auch gemeint. Krass, ja, stimmt. Ja, ja, das ist auch wieder der Typ. Du kommst da nicht mehr... Ja. Genau, der sagt auch, unsere Wirtschaft muss sich verändern. Sie muss, da habe ich auch von einem Wirtschaftsphilosoph war das. Mhm. Der hat auch gemeint, unsere Wirtschaft muss sich verändern dahingehend, dass wir anfangen, eine nachhaltige Wirtschaft zu haben. Mhm. Aber also der Kapitalismus lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Das funktioniert nicht mehr. Was aber funktioniert ist, eine Veränderung. Ein Umdenken auch bei den Menschen, bei den Konsumenten. Ja. Ich meine, natürlich ist das löblich. Ja, die Volkswirtschaft muss sich ändern. Genau. Deshalb. Ich meine, es ist natürlich, der sagt auch, es ist natürlich löblich, wenn Menschen versuchen, nachhaltig zu leben. Wenn Menschen, keine Ahnung, Plastik irgendwo mehr aufsammeln oder sonst irgendwas. Es löst aber nicht das Problem. Das Problem an sich ist immer noch die Nachfrage nach umweltschädlichen Dingen. Das fängt bei der Chemie von unseren Plastikbechern an und hört bei der Produktion von unseren Nahrungsmitteln auf. Und wir können ja gar nicht anders. Also wir können... Darf ich dazu was sagen? Mein Prof hat da, also Grüße an Herrn Dr. Kreis, hat ja ähnlich gepredigt und der hat ja gesagt, dass unser Wirtschaftssystem, so wie es gerade ist, welches nur aus Schulden besteht, einfach dazu verdammt ist, zu kollabieren. Ich rede ja gerade von der... Ja, stimmt, ich auch. Er sagt halt auch, dass das Wirtschaftssystem, wie es jetzt ist, zum Scheitern verurteilt ist. Ist ja auch nicht nachhaltig, weil wir eben nur auf Schulden. Ist alles Schulden auf Schulden und er nennt es halt auch Krebsgeschwür und. Und das ist ja eigentlich immer noch nicht vorbei. Die USA fängt gerade wieder an, die gleichen Fehler zu machen wie 2006. Wann hat es angefangen? Kennst du den Vergleich mit dem Zinseszinseffekt, dass wenn Josef und Maria einen Pfennig oder so angelegt hätten bis zum Jahr 1700 irgendwas, wäre der Wert jetzt durch den Zins- und Zinseszinseffekt so groß wie eine Goldkugel, die die Größe der Erde hat. Nur durch den Zins- und Zinseszinseffekt. Ja, laut der Bibel ist es ja verboten. Ja, genau. Alles, jedes zehnte Jahr muss ein Schuldenerlass stattfinden. Und das hat auch gesagt von der Bibel. Ja, ich finde eins der wenigen Länder, die richtig mit dem, aber die konnten es sich halt auch erlauben, weil sie so ein kleiner Staat sind. Das war halt wirklich Island. Die sind gescheit mit ihrer Bankenkrise umgegangen. Die haben die alle bankrott gehen lassen, die Verantwortlichen gefeuert und nochmal ganz von vorne. Ja, um den Bogen jetzt nochmal zurückzuspannen, dass durch den Zinseszinseffekt einfach, es geht einfach nicht, du kannst nicht endloses Wachstum erreichen, das ist grundlegend nicht möglich und indem du halt jemand, oder wie gesagt schon vorhin, wenn du dir einen Vorteil erwirtschaftest, leidet einer drunter, das ist wie beim Aktienmarkt, wenn einer einen Gewinn macht, hat gleichzeitig einer den Verlust. Und so geht dann die Ausbeutung, denke ich, weiter. Ja, aber wo endet es dann? Bei George Orwell wird es beschrieben, dass... Big Brother? Ja, 1984, ja. Big Brother is Watching You, da wird das beschrieben. Da sagen die dann zum Beispiel, dass... jetzt habe ich einen Faden verloren. Klassiker. Also bei George Orwell, ja genau, 1984. Gut, das war's dann für die Folge. Wir bedanken uns bei allen unseren Followers und lieben Leute, die uns kritisieren oder uns wertvolle Kritik geben und uns dabei auch noch verarschen. Aber indisches Team war überfordert. Liebe euch trotzdem. Ciao, ciao.